Die Abgeordneten der obersten Volksversammlung machten am 13. August Exkursion in die revolutionäre Kampfgedenkstätte Bochonbo und die historische revolutionäre Gedenkstätte Ri Myung-su. In Bochonbo legten sie an der Bronzestatue von Genossen Kim Il-sung am Ufer des Flusses Garimson Blumenstrauße nieder und verbeugten sich davor. Nach der Besichtigung der revolutionären Kampfgedenkstätte Bochonbo und der historischen revolutionären Gedenkstätte Ri Myung-su übernachteten sie am Abend im Freien und veranstalteten die Lesung der Memoiren der antijapanischen Partisanen. Am 14. August besuchten sie die Biwaks Chongbong, Gonchang und Baegaebong. Im Kreis Samjiyun legten sie vor dem großen Monument Samjiyun und vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Kreis einen Eid ab, dass sie die Führung des obersten Führers Kim Jong-un treu unterstützen und den siegreichen Fortschritt des Sozialismus beschleunigen werden. Sie übergaben an dem Tag den Bauarbeitern, die bei der Neugestaltung des Kreises Samjiyun große Arbeitsleistungen vollbringen, Hilfsgüter und arbeiteten eine Weile mit ihnen gemeinsam.